Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Nach dem gregorianischen Kalender wurde Wladimir Iljitsch Uljanow, der sich Lenin nannte, am 22. April 1870 geboren, vor rund 150 Jahren. Lenin war einer der Anführer der Oktoberrevolution, er war Vorsitzender der Bolschewisten und der aus ihrer Bewegung hervorgegangenen Kommunistischen Partei Russlands. Er war von 1922 bis 1924 Regierungschef der jungen Sowjetunion. Zu jener Zeit war er bereits schwer krank. Ladislaus Singer nannte seinem Deutschlandfunk am 15. Januar 1974 erstmals ausgestrahltes Feature »Wie Lenin starb«. Es beschreibt die letzten Monate des am 21.04.1924 in Gorki gestorbenen Mannes, dem sein Lebenswerk zu entgleiten droht. Nervös zuckte im Dämmerzustand sein Gesicht. Er hörte Stimmen aus der Vergangenheit. Die Mutter, Maria Alexandrowna, sprach zu ihm. Volodya, sei nicht so grob und aggressiv. Sein Bruder Sascha, der gehängte Zarenattentäter, rief. Du bist zweifellos ein begabter Junge, aber für mich unerträglich. Simbirsk, seine Geburtsstadt an der Wolga, tauchte im dichten Nebel auf. Und das großväterliche Gut Kokuschkino, Ferienparadies seiner Kindheit, wurde ihm gegenwärtig. Er vernahm die Frage seines Jugendfreundes und einstigen Kampfgefährten Juli Machtow. Wladimir Iljitsch, was ist aus deiner Revolution geworden? Wladimir Iljitsch Lenin erwachte. Professor Felix Klemperer, ein namhafter deutscher Arzt, war während des 11. Parteitages im Frühjahr 1922 mit einem Flugzeug nach Moskau gebracht worden, um den kranken Führer des Sowjetreiches zu untersuchen. Auch Dr. Ottfried Förster, ein bekannter Neurologe aus Breslau, wurde zugezogen. Wieder in Berlin gab Professor Klemperer am 5. April 1922 der New York Times ein Interview. Er verriet freilich nicht alles, was er bei dem Kranken festgestellt hatte. Lenin ist ein Mann mit einer starken physischen Konstitution und von großer Arbeitskraft, der seit langem 14 bis 16 Stunden täglich intensiv gearbeitet hat. Da seine Arbeitskapazität in letzter Zeit zurückgegangen ist, beschlossen er und seine Freunde genau festzustellen, was ihm eigentlich fehle. Daher die Einladung an die beiden deutschen Fachärzte. Wir trafen ungefähr gleichzeitig ein und wurden sehr gut aufgenommen. Die ersten Auskünfte erhielten wir vom Volkskommissar für Gesundheitswesen, Dr. Semaschko, der uns zwei seiner Assistenten als ständige Mitarbeiter zur Verfügung stellte, Dr. Rosanow und Frau Dr. Maretzka. Wir untersuchten Lenin und stellten nur eine mäßige Neurasthenie fest, die auf seine Überarbeitung zurückzuführen war. Ernsthaftere Beschwerden, wie zum Beispiel eine Affektion des Nervensystems oder innere Organe, waren nicht vorhanden. Abgesehen von einigen allgemeinen Vorschriften über Bewegung und Diät, waren medizinische Ratschläge nicht nötig. Wir empfahlen, dass Lenin sich eine Zeit lang schonen und Urlaub nehmen sollte. Trotz dieser relativ günstigen Diagnose fühlte sich Lenin krank und zu Tode erschöpft. Stalins Idee, den kranken Lenin weit von Moskau zu wissen, wo er vom Kreml abgeschnitten sein würde, wurde weiterhin im inneren Führungskreis des Kreml erwogen. Dr. Rosanow rief am Abend des 20. April 1922 Gesundheitskommissar Semaschko an und bat ihn, Lenin besuchen zu dürfen. Er teilte dem Kommissar mit, dass ein anderer Professor aus Berlin, der namhafte Chirurg Dr. Moritz Borchardt, am nächsten Tag zur Beratung in Moskau eintreffen werde. Man habe sich entschlossen, die Kugeln zu entfernen, die seit dem Attentat von Fanny Kaplan im Jahre 1918 noch immer in Lenins Körper steckten. Dr. Rosanow schreibt in seinen Erinnerungen: Der Eingriff verlief gut. Lenin war nicht nervös und runzelte die Stirn nur wenig, als die Kugel herausgezogen wurde. Er hätte das Krankenhaus nach einer halben Stunde verlassen können, aber Borchardt bestand auf einem Spitalsaufenthalt von 24 Stunden. Nach mehreren Verbandswechseln heilte die Wunde rasch. Bei der letzten Behandlung fragte ich Lenin, wie er sich fühle. Im Allgemeinen nicht schlecht, aber ich habe manchmal Kopfweh, schlafe nicht gut und meine Stimmung ist schlecht. Ich riet ihm, Ferien zu machen. Lenin fuhr nach Gorki. Am 26. Mai 1922 erhielt Dr. Rosanow einen aufgeregten Anruf von Lenins Schwester Maria. Ihrem Bruder gehe es nicht gut, er habe Magenschmerzen und müsse sich übergeben. Rosanow wurde sofort im Auto abgeholt und zum Kreml gebracht, wo Semaschko, Dr. Lewin, ein bekannter Moskauer Arzt, und Lenins Bruder Dimitri auf ihn warteten. In zwei Autos fuhren sie nach Gorki. Ein Arzt, der dort bereits geholt worden war, berichtete, das Erbrechen habe nachgelassen, die Kopfschmerzen aber nicht. Es bestünden jedoch Anzeichen für eine partielle Lähmung des rechten Beines und des rechten Armes sowie für eine Sprachstörung. Dr. Rosanow berichtet, an diesem Tage drohte der Tod zum ersten Mal deutlich mit dem Finger. Ärzte und Angehörige versuchten, Lenin zu trösten. Lenin sagte jedoch mit leiser Stimme, das ist das erste Läuten. Auf ideologischem Gebiet musste Lenin in den kurzen 5 Jahren seiner Herrschaft eine Niederlage nach der anderen einstecken. Wie ein Nachtwandler spazierte er ständig am Abgrund entlang. Der totale wirtschaftliche Niedergang des Systems erzwang 1921 die neue ökonomische Politik, NEP, die Wiedereinführung kapitalistischer Methoden, die Lenin mit den Worten ankündigte, das kommunistische System war theoretisch zwar richtig, aber praktisch undurchführbar. Lenin tröstete seine Anhänger jedoch, sobald wir stark genug sind, um den Kapitalismus in seiner Ganzheit zu besiegen, werden wir ihn sofort am Genick packen. Die wirtschaftliche Lage des Landes war jedoch nur eines der zahlreichen ungelösten Probleme, als Lenin erkrankte. Wie sollte es jetzt weitergehen? Kurz vor seiner Krankheit hatte Lenin Stalin zum Generalsekretär der Partei vorgeschlagen, ein Amt, das bislang nicht existierte. Stalin wurde gewählt. Allerdings hatte im Zentralkomitee der Partei, außer Stalin selbst, niemand daran gedacht, dass der bis dahin scheinbar unbedeutende Georgier bald Nachfolger eines Lenin sein könnte. Am wenigsten rechnete der zweite Mann der Partei damit, Leo Trotzki, der eigentliche Sieger und Held des gelungenen Putsches vom Oktober 1917 und der Schöpfer und Befehlshaber der Roten Armee. Während Lenins schwere Erkrankung warfen die kommenden Nachfolgekämpfe ihre Schatten voraus. Lenin sah das, gab sich aber noch nicht geschlagen. Sein unbändiger Wille kämpfte scheinbar mit Erfolg gegen die Krankheit. Anfang Juni 1922 wurde Professor Klemperer zum zweiten Mal nach Russland gebeten. Nach seiner Rückkehr erklärte er vor Pressevertretern Ende Juni in Berlin, am Abend, ehe ich Moskau verließ, ging ich mit Lenin im Garten spazieren. Er fühlte sich verhältnismäßig wohl. Er ist nicht in der Lage, sich längere Zeit geistig zu beschäftigen. Auch kann er nicht sehr lange lesen. Und wenn er ein Buch, eine Zeitschrift oder Zeitung liest, bekommt er Kopfschmerzen. Lenins jetzige Krankheit hat nichts mit seinen früheren Wunden, sondern eher mit den letzten 30 Lebensjahren zu tun, in denen er 16 Stunden und mehr täglich gearbeitet hat. Lenin schöpfte Hoffnung. Noch im September gab er dem Sekretariat des Rates für Arbeit und Verteidigung Anordnungen. Ich werde am 1. oder 2. Oktober wieder da sein. Dienstag, den 3. Oktober, werde ich den Vorsitz übernehmen. Sitzung von 5 bis 9, mit einer Pause von einer Viertelstunde. Warnen Sie die Raucher. Rauchen verboten, streng. In der Pause Tee und Rauchen im Nebenzimmer. Ich will meine Stellvertreter vor der Sitzung sprechen. Sie müssen das alles gut vorbereiten. Diese Anordnungen schienen im Ton des alten Lenin gehalten zu sein. Aber der Schein trug. Der Optimismus über die Genesung Lenins war von kurzer Dauer. Um die folgenden Ereignisse zu verstehen, ist die Kenntnis der Struktur der Parteiführung unerlässlich. Obgleich die Parteistatuten nicht einmal seine Existenz vorsahen, war das Politbüro seit Beginn des Bürgerkrieges und darüber hinaus die höchste Autorität im Staate. Ursprünglich war geplant, dass das Politbüro, das vom Zentralkomitee gewählt wurde, nur in dringenden Fällen, in den Pausen zwischen den Sitzungen des Zentralkomitees, Beschlüsse fassen dürfe. Das ZK, das zunächst nur aus einem Dutzend Mitgliedern bestand, wurde jedoch stark erweitert und dadurch zu schwerfällig, um schnell zu handeln. 1922 trat es nur einmal in 2 Monaten zusammen, während die Mitglieder des Politbüros in täglichem engen Kontakt miteinander im Kreml arbeiteten. Die Mitglieder hielten sich untereinander an eine demokratische Prozedur. Bei Abstimmungen entschied die einfache Mehrheit. Allerdings übte Lenin im Politbüro mit seiner unbestrittenen Autorität die höchste Macht aus. Seit der Einführung der neuen ökonomischen Politik war das Politbüro in vielen wichtigen Fragen uneins. Lenins Krankheit begünstigte die Abweichler. Stalin wagte jetzt offen gegen Lenins Meinungen aufzutreten. Der eitle Trotzki, übrigens nie ein Ja-Sager, grollte wegen der Ernennung seines Gegners Stalin zum Generalsekretär. So konnte sich der neue Generalsekretär Stalin fast unbemerkt eine bedeutende Machtposition aufbauen, während Trotzki, der den kranken Lenin in Gorki nicht ein einziges Mal besuchte, an Einfluss verlor. Trotzdem gab es auch für Stalin Rückschläge. Vom ersten Tag der bolschewistischen Machtübernahme an hatte die russische sozialistische föderative Sowjetrepublik bestanden, die alle nationalen Minderheiten umfasste und deren regionale Verwaltungseinheiten autonome Republiken oder, falls sie kleiner waren, autonome Gebiete genannt wurden. Sehr bald wurde deutlich, dass diese Regelung weder dem Nationalstolz der Minderheiten noch den Ankündigungen Lenins entsprach, der von einer neuen Ära im Leben der nationalen Minderheiten geträumt hatte. Stalin und seine Freunde verfolgten jedoch eine Politik, die noch stärkeren Zentralismus und weniger Autonomie für diese Minderheiten vorsah. Die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, die UdSSR, sollte entgegen ihrem Namen dieses zentrale Lenkungsinstrument werden. Lenin stimmte zwar mit Stalin überein, dass die Vorherrschaft Moskaus in der Neugründung gewahrt bleiben müsse, doch stritten sie sich um Einzelheiten. Lenin wollte aus taktischen Gründen in der neuen Verfassung zumindest den Anschein der Unabhängigkeit der einzelnen Republiken wahren. Lenin hielt sich noch in Gorki auf, als er beschloss, seine Anhänger gegen Stalins Pläne zu mobilisieren. Dabei erlag Lenin einem folgenschweren Irrtum. Er glaubte, die Männer, mit denen er sprach oder korrespondierte, hielten wie früher, als er noch gesund und mächtig war, zu ihm. Doch Kamenjew, der Lenin noch in Gorki sprach, schrieb nun an Stalin, mit dem er in Zukunft zusammenarbeiten wollte, und warnte ihn. Lenin hat sich darauf vorbereitet, zur Verteidigung der Unabhängigkeit zu Felde zu ziehen. Stalins Antwort war kurz. Gegen Lenin muss man meines Erachtens energisch auftreten. Das klang nach einer Kriegserklärung. Und als das Zentralkomitee der Partei am 6. Oktober 1922 die neue Verfassung der UdSSR erörterte, sandte Lenin, der, obwohl wieder in Moskau, wegen einer geschwollenen Backe an der Sitzung nicht teilnehmen konnte, eine Notiz an das Politbüro. Dem großrussischen Chauvinismus erkläre ich den Kampf auf Leben und Tod. Sobald ich erst den verfluchten Zahn los bin, werde ich mich mit allen gesunden Zähnen auf ihn stürzen. Man muss unbedingt darauf bestehen, dass im Zentralexekutivkomitee der Union der Reihe nach ein Russe, ein Ukrainer, ein Georgier und so weiter den Vorsitz führt. Unbedingt. Ihr Lenin. Während des ganzen Oktobers führte Lenin den Vorsitz bei den Sitzungen. Diese starke Belastung führte nach Ansicht der Ärzte wieder zur Erschöpfung. Sie ordneten deshalb an, dass die Antworten der Funktionäre nicht an Lenin, sondern an die Sekretäre abzuliefern seien. Lenin fiel auf, dass er während der Sitzungen keine Antworten erhielt. Und er schrieb seiner Privatsekretärin Lydia Fotieva: Mir scheint, Sie intrigieren gegen mich. Wo bleiben die Antworten auf meine Notizen? Lenin bewältigte ein enormes Arbeitspensum. Laut Aufzeichnungen der Fotieva schrieb er vom 2. Oktober bis zum 16. Dezember 224 Briefe und Denkschriften, hatte 125 Verabredungen mit 171 Personen, führte Vorsitz bei 32 Sitzungen und hielt 3 öffentliche Reden. Aufschlussreich ist, was sein Biograf Louis Fischer zu berichten weiß, der sich gerade zu dieser Zeit in Moskau aufhielt. Am 31. Oktober 1922 erfuhr ich, dass Lenin vor dem gesamtrussischen Zentralexekutivkomitee, dem kommunistischen Parlament, sprechen werde. Auffallend war, dass Lenins Rede in keiner Weise den Reden nachstand, die er gehalten hatte, als seine geistigen Kräfte sich auf ihrem Höhepunkt befanden. Wir müssen berücksichtigen, dass wir im Vergleich zu den kapitalistischen Ländern kulturell weniger entwickelt sind, dass der Stand der Produktion bei uns niedriger ist als bei ihnen allen, dass wir schlechter zu arbeiten verstehen als sie alle. Leider geht der Kampf gegen die Bürokratie nicht so rasch voran. Der Staatsapparat ist im ganzen Lande doppelt so groß wie früher und arbeitet sehr oft nicht für uns, sondern gegen uns. Diese Wahrheit auszusprechen, braucht man sich nicht zu scheuen, auch wenn es von der Tribüne der höchsten gesetzgebenden Körperschaft unserer Republik aus geschieht. Ich hoffe, dass sich das alles bessern wird. Aber Jahre werden vergehen müssen, bis wir erreichen, dass unser Staatsapparat verbessert wird. Viel hängt von dem Kulturniveau des Volkes ab. Ein weiterer öffentlicher Auftritt nach dem ersten Schlaganfall fand auf dem 4. Weltkongress der Kommunistischen Internationale, Komintern, statt. Louis Fischer berichtet. Die Komintern tagte vom 5. November bis zum 5. Dezember 1922 in Moskau und Petrograd. Dieses Mal sprach Lenin Deutsch und ich verstand ihn. Zu seinen Füßen saß Karl Radek, die Beine vom Podium baumelnd. Immer wenn Lenin ein deutsches Wort fehlte, erhob Radek sein koboldhaftes Gesicht und warf ihm eine Übersetzung zu. Lenin sprach mit seiner etwas hohen Stimme, mit der Geschwindigkeit eines Maschinengewehrs. Das ihm aufgegebene Thema, 5 Jahre russische Revolution und die Perspektiven der Weltrevolution, sei zu umfangreich für eine Rede und einen Redner. Er werde sich deshalb auf einen kleinen Teil beschränken. Die neue ökonomische Politik, weil ich jetzt gerade daran arbeite. Zweifellos haben wir eine enorme Zahl von Dummheiten gemacht. Niemand kann das besser beurteilen und deutlicher sehen als ich. Warum machen wir denn Dummheiten? Erstens sind wir ein rückständiges Land. Zweitens ist unsere Bildung minimal. Drittens erhalten wir keine Hilfe. Der Staatsapparat arbeitet sehr oft gegen uns. Zum Schluss erteilte Lenin noch einige Ratschläge. Ich glaube, für uns alle, sowohl für die russischen als auch für die ausländischen Genossen, ist das Wichtigste, dass wir jetzt nach 5 Jahren russischer Revolution lernen müssen. Die ausländischen Genossen müssten ein Stück russischer Erfahrung in sich aufnehmen. Wie wird das geschehen? Das weiß ich nicht. Sie müssen im speziellen Sinne lernen. Die Organisation, den Aufbau, die Methode und den Inhalt der revolutionären Arbeit wirklich zu verstehen. Wenn das geschieht, dann werden, davon bin ich überzeugt, die Perspektiven der Weltrevolution nicht nur gut, sondern ausgezeichnet sein. Nicht alle Zuhörer teilten Fischers Meinung vom alten Lenin. Alfred Rosner etwa, der am 13. November 1922 Lenins Auftritt beim Kominternkongress miterlebte, schreibt in seinem Buch »Moskau ohne Lenin«: Die ihn zum ersten Mal sahen, sagten, es ist immer noch Lenin. Den anderen war diese Illusion nicht möglich. Statt des lebhaften Lenin, den sie gekannt hatten, hatten sie einen Mann vor sich, den die Lähmung gezeichnet hatte. Seine Züge blieben starr, sein Gang glich dem eines Automaten. Seine gewöhnlich einfache, rasche, sichere Sprache hatte einem zögernden, abgehackten Vortrag Platz gemacht. Der Genosse, den man ihm beigeordnet hatte, half ihm schlecht. Radek schob ihn beiseite und löste ihn ab. Arthur Ransom vom Manchester Guardian interviewte Lenin in diesen Tagen. Ich hatte Lenin seit seiner Krankheit nicht gesehen und mein erster Eindruck, als wir uns die Hand gaben, war, dass er sich überhaupt nicht verändert habe. Mein zweiter, als wir anfingen, uns zu unterhalten, dass er ungewöhnlich erschöpft sei. Seine äußere Erscheinung, sein Charme waren die gleichen geblieben, aber irgendetwas war anders. Ich hatte ihn noch nie müde gesehen. Und jetzt war mir recht elend zumute, als ich sah, wie er, der sich bei allem, was er tat, nie anzustrengen schien, sich anstrengte. Lenin trieb den Raubbau an seinem kranken Körper weiter. Die physische und psychische Belastung stieg täglich weiter, seine Kräfte wurden immer schwächer. Wahrscheinlich fühlte er die Notwendigkeit eines schnellen Handelns, bevor die Uhr ablief. Martows Frage quälte ihn so, dass er sie in Halluzinationen hörte. Wladimir Iljitsch, was ist aus deiner Revolution geworden? Martows Frage war die Frage seines eigenen Gewissens. Was von seinen früheren Vorstellungen konnte noch verwirklicht werden und wie? Lenins hektische Arbeit erreichte ihren Höhepunkt. Die Notizen seiner Sekretärinnen tragen den Titel »Tagebuch des Sekretariats von Lenin«. Dieses äußerst aufschlussreiche Dokument über die letzten aktiven Monate Lenins erstreckt sich vom 21. November 1922 bis zum 6. März 1923. Es erschien erstmals im Jahre 1963 in einer sowjetischen historischen Zeitschrift. Obwohl es in die 5. russische Ausgabe der Werke Lenins aufgenommen wurde, gibt es bis heute keine deutsche Übersetzung. Im selben Maße, in dem sich Lenin jetzt von Stalin distanzierte, kam er Trotzki wieder näher, der sich auf dem Kominternkongress in einer 4,5-stündigen Rede vollkommen auf die Seite Lenins geschlagen hatte. Lenin rüstete nun zur Abrechnung mit Stalin. Aber die Kampfbedingungen waren für ihn denkbar ungünstig. Auf der einen Seite Stalin mit seiner Machtfülle als Generalsekretär der Partei, mit seinen Verbündeten im Politbüro, vor allem Kamenjew und Sinowjew, mit denen er bald ein Triumvirat bilden sollte, um sie später umso leichter liquidieren zu können. Auf der anderen Seite der todkranke Lenin mit einem einzigen vertrauenswürdigen Mann, zu dem er immer flüchtete, wenn er in der Klemme saß, Leo Trotzki. Der Hass verlieh Lenin übermenschliche Kräfte. Besonders als er erfuhr, dass Stalin ihn in der sogenannten georgischen Frage irregeführt hatte. Auf die zentralistischen Tendenzen Moskaus reagierte die sozialistische Sowjetrepublik Georgien mit einer ungewöhnlichen, ja beispiellosen Geste. Das gesamte dortige Zentralkomitee erklärte am 22. Oktober 1922 geschlossen seinen Rücktritt. Das ZK in Tiflis glaubte, es könne mit dieser Demonstration Sergo Orjonikidze zu Fall bringen, der, zwar selbst Georgier, nur Stalins Befehle in seiner Heimat ausführte. Die Georgier pochten auf ihr auch von Moskau anerkanntes Recht der Souveränität, das vom Kreml missachtet wurde. Orjonikidze wurde nicht abgelöst. Die Auseinandersetzung nahm nun drastische Formen an. In einer Sitzung gingen Orjonikidze die Nerven durch. Er ohrfeigte ein Mitglied des Zentralkomitees, Kabanidze. Diese Ohrfeige führte zum offenen Ausbruch der Feindseligkeiten. Eine Fülle von Beschwerden aus Tiflis erreichte Moskau. Daraufhin wurde beschlossen, eine Kommission nach Georgien zu entsenden, die die Vorfälle an Ort und Stelle untersuchen sollte. Als Folge einer neuerlichen Erschöpfung hielt sich Lenin wieder zur Erholung in Gorki auf. So gelang es Stalin, nur seine eigenen Leute in die Kommission wählen zu lassen. Die Leitung übernahm der Pole Felix Dzerzhinski, der Chef der berüchtigten Tscheka. Als Lenin in Gorki von der Rückkehr der Kommission hörte, wollte er unbedingt deren Leiter Dzerzhinski sprechen. Am 12. Dezember 1922 traf Lenin in Moskau ein und empfing den Tscheka-Chef im Kreml. Die Unterredung dauerte fast eine Stunde. Der Inhalt des Gesprächs ist nicht bekannt. Sicher nahm Lenin kein Blatt vor den Mund und noch sicherer ist, dass er sich dabei aufregte. Einen Tag nach diesem Gespräch erlitt er zwei Anfälle und musste sich den dringenden Vorschriften der Ärzte beugen, seine Arbeit einzustellen und sich ins Bett zu legen. Von da an werden die Tagebucheintragungen der Sekretärinnen spannend, ja dramatisch. Die Ärzte sind um 11 Uhr gekommen. Man hat ihm vollkommene Ruhe befohlen. Lenin diktierte Briefe an das Zentralkomitee, an Frumkin, an Stomonjakow und an Trotzki in der Angelegenheit Außenhandelsmonopol. Um 12.30 Uhr kam Stalin und blieb bis 14.35 Uhr. Von 19.30 Uhr bis 20.25 Uhr diktierte er einen Brief an das Plenum des ZK in der Frage des Außenhandelsmonopols. Er war guter Laune, machte Spaß. Eintragung von seiner anderen Sekretärin, der Wolodytscheva. Er fragte, ob alle Dokumente bezüglich des Außenhandelsmonopols an Trotzki abgegangen seien. Was verbarg sich hinter diesem Lenin so wichtig erscheinenden Außenhandelsmonopol? Die Sowjetregierung hatte sich das ausschließliche Recht für den Handel mit dem Ausland vorbehalten. Doch durch die im Oktober 1922 in Abwesenheit von Lenin und Trotzki gefassten Beschlüsse des Zentralkomitees war die zentrale Kontrolle über die auswärtigen sowjetischen Handelsagenturen gelockert worden. Auch auf anderen Gebieten musste Lenin Niederlagen hinnehmen. Anstatt des von ihm vorausgesagten Absterbens des Staates war ein fast allmächtiger Staat mit einer umfangreichen, selbstherrlichen Bürokratie entstanden. Der zaristische Terror, den er so leidenschaftlich bekämpft hatte, wurde von dem viel schlimmeren bolschewistischen Terror abgelöst. Aus Sozialismus wurde Staatskapitalismus. Anstatt der erwarteten Weltrevolution war Sowjetrussland isoliert. Die sozialistische Wirtschaft funktionierte nicht, sodass mit der neuen ökonomischen Politik wieder auf Privatinitiative und kapitalistische Methoden zurückgegriffen werden musste. Lenins feierliches Versprechen, Selbstbestimmungsrecht für alle Völker, erwies sich als ein Fetzen Papier. Und das Proletariat, dem er Wohlstand statt Ausbeutung versprochen hatte, war dem Hunger preisgegeben. Lenin hatte nicht allein dem Volk, er hatte auch sich selbst etwas vorgemacht. Das hatte er nun erkannt. Darum wollte er es ändern. Deshalb kämpfte er für das Außenhandelsmonopol. Für die Selbstbestimmung der Georgier zum Beispiel. Teilweise waren das Bagatellen, teilweise Themen von zentraler Bedeutung. Doch Lenin hatte nur noch wenig Einfluss. Am 15. Dezember 1922 notierte seine Sekretärin: Lenin rief um 11.50 Uhr an. Er verlangte eine Kopie des Briefes von gestern. Er bat Futijewa in seine Wohnung und gab ihr einen Brief, den er an Trotzki geschrieben hatte. Er beauftragte sie, denselben persönlich mit der Maschine zu kopieren und selbst zu Trotzki zu bringen. Sie solle eine Kopie in einem Briefumschlag im Geheimarchiv verstecken. Ihm fällt es sehr schwer zu schreiben. Er ordnete an, den Originalbrief zu vernichten. Indessen ist er zusammen mit der Kopie im Geheimarchiv aufbewahrt. Er hatte schlechte Laune und sagte, er fühle sich schlechter und habe während der Nacht nicht geschlafen. Der Brief an Trotzki sollte ein neues Bündnis besiegeln. Ich möchte Sie dringend bitten, beim kommenden Plenum des ZK es auf sich zu nehmen, unsere gemeinsame Ansicht über die unbedingte Notwendigkeit zu vertreten, das Monopol zu erhalten und zu verstärken. Das letzte Plenum hat in dieser Sache eine Entscheidung getroffen, die ganz und gar im Gegensatz zum Außenhandelsmonopol steht. Trotzki gelang es, in der Frage des Außenhandelsmonopols seinen und Lenins Standpunkt durchzusetzen. Stalin gab nach, er konnte warten. Am 21. Dezember 1922 schickte Lenin einen Brief in der Handschrift der Krupskaja an Trotzki. Genosse Trotzki, es scheint, es ist uns gelungen, die Stellung ohne einen einzigen Schuss durch ein einfaches Manöver zu nehmen. Ich schlage vor, dass wir nicht aufhören und den Angriff fortsetzen. Die Krupskaja fügte hinzu: Wladimir Iljitsch bittet Sie, ihm Ihre Antwort telefonisch durchzusagen. N.K. Ulyanova. Das einfache Manöver, von dem Lenin spricht, war das Zurschaustellen der Einigkeit zwischen Lenin und Trotzki. Es war jedoch nur ein Pyrrhussieg der beiden. Es ist anzunehmen, dass Stalin von Lenins und Krupskajas Zeilen an Trotzki erfahren hat. Stalin verstand es ja ausgezeichnet, überall seine Spione anzusetzen. Am nächsten Tag, dem 22. Dezember 1922, rief er die Krupskaja an, täuschte seine Sorge um Lenins Gesundheit vor und überschüttete sie mit Verwünschungen, weil sie ihren Mann mit Nachrichten über laufende Parteiangelegenheiten störe. Er ging so weit, ihr mit dem Disziplinargremium der Partei, der Zentralen Kontrollkommission, zu drohen. Es ist nicht bekannt, ob die Krupskaja Lenin von dem Vorfall berichtet hat. In dieser Nacht erlitt Lenin eine Lähmung des rechten Armes und des rechten Beines. Das war das zweite Läuten. Die Ärzte trafen bald nach Tagesanbruch ein. Lenin flehte sie um die Erlaubnis an, 4 Minuten am Tag diktieren zu dürfen. Sie willigten ein. Die Wolodyschewa hatte am 23. Dezember Dienst und schrieb in das Tagebuch: Kurz nach 8 Uhr bat mich Wladimir Iljitsch in seine Wohnung. Er diktierte 4 Minuten. Er fühlte sich schlecht. Die Ärzte waren da. Bevor er anfing zu diktieren, sagt er mir: Ich will einen Brief an den Kongress diktieren. Schreiben Sie bitte. Er diktierte schnell, aber man spürte wohl, dass er krank war. Nachdem er mir den Brief diktiert hatte, fragte er mich, was für einen Tag wir haben. Er sagte: Warum sind Sie so blass? Warum sind Sie nicht auf dem Kongress? Ich erhielt keine weitere Mitteilung. Dieses 4-Minuten-Diktat war der Anfang von Lenins sogenanntem Testament. Brief an den Parteitag? Ich würde sehr empfehlen, auf diesem Parteitag eine Reihe von Änderungen in unserer politischen Struktur vorzunehmen. Ich möchte Ihnen die Erwägungen mitteilen, die ich für die wichtigsten halte. In erster Linie rate ich, die Zahl der Mitglieder des ZK auf einige Dutzend oder sogar auf 100 zu erhöhen. Das Zentralkomitee der Partei bestand damals aus 27 Mitgliedern. Mir scheint, unserem Zentralkomitee würden, falls wir eine solche Reform nicht vornehmen, große Gefahren drohen, wenn sich der Gang der Ereignisse nicht ganz günstig für uns gestaltet. Sodann möchte ich der Aufmerksamkeit des Parteitages empfehlen, den Beschlüssen der staatlichen Plankommission unter bestimmten Voraussetzungen gesetzgeberischen Charakter zu verleihen. Diesbezüglich also Genossen Trotzki bis zu einem gewissen Grad und unter gewissen Bedingungen entgegenzukommen. Eine Kopie des 4-Minuten-Diktats sollte an Stalin gesandt werden. Stalin verstand sofort, Lenin und Trotzki hatten sich gegen ihn verbündet. Zu gleicher Zeit wandte sich die Krupskaja mit einem verzweifelten Brief an Kamenjew, der in Lenins Abwesenheit den Vorsitz im Politbüro führte. Leo Borissowitsch, wegen eines kurzen Briefes an Trotzki, den ich in den Worten niedergeschrieben hatte, die mir Wladimir Iljitsch mit ärztlicher Erlaubnis diktierte, gestattete sich Stalin gestern mir gegenüber einen ungewöhnlich groben Ausfall. Ich bin nicht erst seit einem Tag Parteimitglied, aber in all diesen 30 Jahren habe ich niemals von irgendeinem Genossen ein grobes Wort gehört. Die Sache der Partei und Iljitsch sind mir nicht weniger teuer als Stalin. Ich muss im Augenblick ein Höchstmaß von Selbstbeherrschung aufbieten. Was man mit Iljitsch besprechen kann oder nicht, weiß ich besser als jeder Arzt, weil ich weiß, was ihn nervös macht und was nicht. Auf jeden Fall weiß ich es besser als Stalin. Ich wende mich an Sie und an Grigori Sinowjew als die Genossen, die Wladimir Iljitsch näherstehen, und bitte Sie, mich vor solchen rücksichtslosen Einmischungen in mein Privatleben, vor so gemeinen Beleidigungen und Drohungen zu schützen. Ich habe keinen Zweifel, wie die einmütige Entscheidung der Kontrollkommission ausfallen wird, mit der Stalin mir drohen zu müssen glaubte. Doch habe ich weder genügend Kraft noch Zeit, um sie auf diesen dummen Streit zu verwenden. Ich bin schließlich ein lebendiger Mensch und meine Nerven sind bis zum Äußersten angespannt. N. Krupskaja. Die Existenz dieses Briefes wurde erst nach dem 20. Parteitag, als Chruschtschow Stalin verdammte, also 1956, bekannt. Lenin war von der Außenwelt abgesperrt. Außer mit seiner Frau und seiner Schwester verkehrte er nur mit seinen Sekretärinnen, vor allem der Fortijewa und der Wolodytschewa, sowie mit seinen Ärzten. Er war ein Gefangener im Kreml. Sein Testament setzte er in täglichen kurzen Diktaten fort. Es ist ein eigenartiges Dokument, voller Anklagen und zwiespältiger Anweisungen. Und noch heute rätselt der neutrale Beobachter, was Lenin bezweckte. Schon das erste Diktat, die Erweiterung des Zentralkomitees betreffend, beruht auf einem Irrtum. Denn mit der Erweiterung der Exekutive, die eine Kollektivführung bezwecken sollte, erleichterte Lenin die Machtübernahme Stalins. Lenin diktierte jetzt täglich weiter. Am 24. Dezember 1922 notierte die Wolodytschewa: Vormittags hat mich Wladimir Iljitsch wieder zwischen 6 und 8 Uhr zu sich gerufen. Er hat mich gewarnt, dass das, was er mir gestern diktiert hat und was er mir heute diktieren wird, absolut geheim sei. Dies wiederholte er mehrere Male. Er ordnete an, dass alles, was er mir diktiere, an einem versteckten Platz aufbewahrt werden müsse und als absolut geheim betrachtet werden solle. Lenin setzte sein Testament fort. Unter Stabilität des Zentralkomitees verstehe ich Maßnahmen gegen eine Spaltung, insoweit solche Maßnahmen überhaupt getroffen werden können. Genosse Stalin hat, nachdem er Generalsekretär geworden ist, eine unermessliche Macht in seinen Händen konzentriert. Und ich bin überzeugt, dass er es immer verstehen wird, von dieser Macht vorsichtig genug Gebrauch zu machen. Andererseits zeichnet sich Genosse Trotzki, wie schon sein Kampf gegen das ZK im Volkskommissariat für Verkehrswesen bewiesen hat, nicht nur durch hervorragende Fähigkeiten aus. Persönlich ist er wohl der fähigste Mann im gegenwärtigen ZK, aber auch ein Mensch, der ein Übermaß von Selbstbewusstsein und eine übermäßige Vorliebe für rein administrative Maßnahmen hat. Diese beiden Eigenschaften zweier hervorragender Führer des gegenwärtigen ZK können unbeabsichtigt zu einer Spaltung führen. Und wenn unsere Partei nicht Maßnahmen ergreift, um das zu verhindern, so kann die Spaltung überraschend kommen. Nun folgen Kritiken über andere führende Genossen im ZK, die für die Nachfolge in Frage kamen, von Lenin jedoch als unzuverlässig eingestuft wurden. Es ist so gut wie sicher, dass Lenin beim Diktieren des Testaments noch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war. Am 30. Dezember 1922 behandelte er die ihn bedrückende Georgienfrage. Es scheint, ich habe mich vor den Arbeitern Russlands sehr schuldig gemacht, weil ich mich nicht mit genügender Energie und Schärfe in die ominöse Frage der Autonomisierung eingemischt habe, die offiziell, glaube ich, als Frage der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken bezeichnet wird. Im Sommer, als diese Frage auftauchte, war ich krank. Und dann im Herbst setzte ich allzu große Hoffnungen auf meine Genesung und darauf, dass es mir auf dem Oktober- und Dezemberplenum möglich sein würde, mich in diese Frage einzuschalten. Indessen konnte ich weder auf dem Oktoberplenum bei diesem Punkt noch auf dem Dezemberplenum anwesend sein, sodass diese Frage fast völlig ohne mich behandelt wurde. Ich konnte lediglich mit Genosse Dzerzhinsky sprechen, der vom Kaukasus gekommen war und mir erzählte, wie diese Frage in Georgien steht. Auch mit Genosse Sinofjew konnte ich ein paar Worte wechseln und ihm meine Befürchtungen hinsichtlich dieser Frage mitteilen. Aufgrund dessen, was Genosse Dzerzhinsky berichtete, konnte ich nur die größten Befürchtungen hegen. Wenn es so weit gekommen war, dass Otschonikidze sich zu physischer Gewaltanwendung hinreißen ließ, wie mir Genosse Dzerzhinsky mitteilte, so kann man sich vorstellen, in welchem Sumpf wir gelandet sind. Offenbar war dieses ganze Unterfangen mit der Autonomisierung von Grund auf falsch und unzeitgemäß. Und Lenin diktierte weiter? Man sagt, die Einheit des Apparats sei nötig gewesen. Woher stammen diese Behauptungen? Doch wohl von demselben russischen Apparat, den wir vom Zarismus übernommen und nur ganz leicht mit Sowjetöl gesalbt haben. Wir müssen, wenn wir ehrlich sein wollen, sagen, dass wir einen Apparat als eigenen bezeichnen, der uns in Wirklichkeit noch durch und durch fremd ist und ein bürgerlich-zaristisches Gemisch darstellt, das wir beim besten Willen in den 5 Jahren nicht überwinden konnten. Unter diesen Umständen ist es ganz natürlich, dass sich die Freiheit des Austritts aus der Union, mit der wir uns rechtfertigen, als ein wertloser Fetzen Papier darstellen wird, der völlig ungeeignet ist, die nicht-russischen Einwohner Russlands vor der Invasion jenes echten Russen zu schützen, des großrussischen Chauvinisten, ja im Grunde Schurken und Gewalttäters, wie es der typische russische Bürokrat ist. Kein Zweifel, dass der verschwindende Prozentsatz sowjetischer und sowjetisierter Arbeiter in diesem Meer des chauvinistischen großrussischen Packs ertrinken wird, wie die Fliegen in der Milch. Das war die alte Sprache Lenins. Mir scheint, hier haben Stalins Eilfertigkeit und sein Hang zum Administrieren, wie auch seine Wut auf den ominösen Sozialnationalismus, eine verhängnisvolle Rolle gespielt. Wut ist in der Politik gewöhnlich überhaupt von größtem Übel. Ich fürchte auch, dass Genosse Dzerzhinsky sich hier ebenfalls nur durch seine echt russische Gesinnung hervorgetan hat. Bekanntlich neigen die russifizierten Nichtrussen stets zur Übertreibung, was die echt russische Gesinnung betrifft. Und dass die Unvoreingenommenheit seiner ganzen Kommission durch Otschonikidzes Handgreiflichkeit hinreichend charakterisiert wird. Ich meine, die russische Handgreiflichkeit lässt sich durch keine Provokation oder sogar Beleidigung rechtfertigen. Und Genosse Dzerzhinsky hat eine nicht wieder gut zu machende Schuld auf sich geladen, weil er sich leichtfertig zu dieser Handgreiflichkeit verhielt. Otschonikidze hatte kein Recht zu jener Gereiztheit, auf die er und Tschatschinski sich beriefen. Am 31. Dezember 1922 diktierte Lenin ergänzend zu dem Fall: Otschonikidze muss bestraft werden. Politisch verantwortlich für diese wahrhaft großrussisch-nationale Kampagne müssen natürlich Stalin und Dzerzhinsky gemacht werden. Aus diesem Streit um Autonomie oder Zentralismus ergab sich für Lenin die Frage, wie Internationalismus zu verstehen sei. Sein Testament lässt dazu Ansätze erkennen, die erheblich von seinen bisherigen Auffassungen abweichen. Der Internationalismus einer sogenannten großen Nation, groß nur wegen ihrer Unterdrückungsmaßnahmen, groß nur, indem ein Renommist groß tut. Der Internationalismus einer solchen Nation sollte nicht nur in der Würdigung der formellen Gleichheit zwischen den Völkern bestehen. Es ist notwendig, eine solche wirkliche Gleichheit zu schaffen, die die faktische Ungleichheit, die im Leben entsteht, verringert. Der Georgier, der diesen Aspekt der Sache mit Verachtung behandelt und andere als Sozialchauvinisten bezeichnet, dieser Georgier, der selbst nicht nur ein echter Sozialchauvinist, sondern namens einer Großmacht ein grober, brutaler Renommist ist, dieser Georgier verstößt gegen die Interessen der proletarischen Klassensolidarität. Nichts hemmt die Entwicklung und Festigung einer solchen Solidarität so sehr wie Ungerechtigkeit gegenüber kleineren Völkern. Deshalb ist es besser, den nationalen Minderheiten gegenüber eher zu viel entgegenkommen und Milde zu zeigen, als zu wenig. Die Rechte der Georgier, Ukrainer und anderer sind wichtiger als das Bedürfnis nach einer zentralisierten Verwaltung, das von Stalin beschworen wurde, um eine halbimperialistische Haltung gegenüber unterdrückten Nationalitäten zu rechtfertigen. Es ist schwer zu entscheiden, wie weit diese Zeilen von einer, wenn auch späten, Erkenntnis über Stalins Charakter oder einer sehr persönlichen Verärgerung bestimmt waren. Lenin erfuhr spätestens am 4. Januar 1923 von dem beleidigenden Telefongespräch Stalins mit der Krupskaja. An diesem Tag verlangte er die Aufzeichnungen seines Testaments vom 24. Dezember noch einmal zu sehen. Dann diktierte er dazu einen Nachtrag. Stalin ist zu grob. Und dieser Mangel, der in unserer Mitte und im Verkehr zwischen uns Kommunisten durchaus erträglich ist, kann in der Funktion des Generalsekretärs nicht geduldet werden. Deshalb schlage ich den Genossen vor, sich zu überlegen, wie man Stalin ablösen könnte, um jemand anderen an diese Stelle zu setzen, der sich in jeder Hinsicht von Genosse Stalin nur durch einen Vorzug unterscheidet, nämlich dadurch, dass er toleranter, loyaler, höflicher und den Genossen gegenüber aufmerksamer, weniger launenhaft und so weiter ist. Es könnte so scheinen, als sei dieser Umstand eine winzige Kleinigkeit. Ich glaube jedoch, unter dem Gesichtspunkt der Vermeidung einer Spaltung und unter dem Gesichtspunkt der von mir oben geschilderten Beziehungen zwischen Stalin und Trotzki, ist das keine Kleinigkeit oder eine solche Kleinigkeit, die entscheidende Bedeutung erlangen kann. Hier erwies sich Lenin als Prophet, aber seine Einsicht kam zu spät. In den Monaten Januar und Februar 1923 schwankte sein Gesundheitszustand zwischen Höhen und Tiefen. Manchmal war seine Stimmung ausgezeichnet. Die Ärzte stellten sogar eine Besserung fest und bewilligten ihm zusätzliche Arbeitszeit, auch zum Lesen. Die Lähmung des rechten Armes schien zurückzugehen. Am 14. Februar 1923 trug die Fortijewa in das Tagebuch ein: Wladimir Iljitsch rief mich zu sich. Er hatte keine Kopfschmerzen mehr. Er sagte mir, er fühle sich vollkommen gut. Er meinte, seine Krankheit sei nervöser Natur. Das ist der Grund, warum er uns drängt, seine Instruktionen schnellstens zu befolgen, da er unbedingt etwas auf dem Kongress unternehmen will und hofft, dass ihm dies gelingt. Abends rief er mich wieder zu sich. Nun hatte er Schwierigkeiten zu sprechen. Er war sichtlich müde, aber er wiederholte drei seiner Instruktionen und sprach mit mir insbesondere im Detail über die Angelegenheit Georgien, die ihn am meisten beunruhigte. Er bat uns Sekretärinnen um Eile. Lenin spürte bereits die eiserne Hand Stalins. Der Generalsekretär war über alles informiert, obwohl die Zuverlässigkeit der Sekretärinnen außer Zweifel stand. Da sie jedoch alle Parteimitglieder waren, standen sie unter Parteidisziplin. Es war ihnen verboten, Lenin Informationen politischer Natur zu geben. Auch die Ärzte konnten nur Anordnungen treffen, die vom Politbüro genehmigt wurden. Dieser Zustand der Machtlosigkeit regte den Kranken ständig auf. Selbst Professor Förster war von Stalin abhängig. Als Lenin dies erfuhr, geriet er derart in Wut, dass seine Hände zitterten. Auch das geht aus den Aufzeichnungen der Furtijewa hervor. Lenin hatte immer noch vor, auf dem Parteitag persönlich mit Stalin abzurechnen. Inzwischen diktierte er einige Aufsätze, die später in der Pravda erschienen, darunter den letzten größeren Artikel »Lieber weniger, aber besser«. Gleichzeitig bemühte er sich fieberhaft um Dokumente gegen Stalin. Am 5. März 1923 trug die Wolodyschewa in das Tagebuch ein: »Wladimir Iljitsch rief mich um 12 Uhr. Er diktierte zwei Briefe, einen an Trotzki, den anderen an Stalin. Der Brief an Trotzki lautete: »Ich möchte Sie sehr bitten, die Verteidigung der georgischen Sache im Zentralkomitee der Partei zu übernehmen. Die Angelegenheit steht jetzt unter der Verfolgung von Stalin und Dzerzhinsky und ich kann mich auf deren Unparteilichkeit nicht verlassen. Sogar im Gegenteil. Wenn Sie bereit wären, die Verteidigung zu übernehmen, könnte ich ruhig sein. Sollten Sie aus irgendeinem Grunde nicht einwilligen können, dann schicken Sie mir das gesamte Material zurück. Ich werde das als Zeichen Ihrer Ablehnung betrachten. Mit bestem kameradschaftlichen Gruß, Lenin.« Das Institut für Marxismus-Leninismus behauptete später, Trotzki habe Lenins Wunsch nicht entsprochen. Inzwischen konnte nachgewiesen werden, dass das nicht stimmt. Den zweiten Brief an Stalin ließ Lenin am 6. März absenden. Warum mehr als zwei Monate nach dem Zwischenfall, ist bis heute ungeklärt. Der Brief wurde ebenfalls erst nach dem 20. Parteitag 1956 bekannt. »An den Genossen Stalin, streng geheim, persönlich, Abschriften an die Genossen Kamenjew und Sinowjew. Sehr geehrter Genosse Stalin, Sie haben sich die Ungehörigkeit erlaubt, meine Frau ans Telefon zu rufen und sie zu beleidigen. Sie erklärte sich bereit, das Gesagte zu vergessen. Sie hat es aber Sinowjew und Kamenjew mitgeteilt. Ich habe nicht die Absicht, so leicht zu vergessen, was man mir angetan hat. Und es ist selbstverständlich, dass ich das, was man meiner Frau angetan hat, als gegen mich gerichtet betrachte. Deshalb bitte ich Sie zu erwägen, ob Sie bereit sind, das Gesagte zurückzunehmen und sich zu entschuldigen, oder ob Sie es vorziehen, die Beziehungen zwischen uns abzubrechen. Hochachtungsvoll, Lenin.« Die letzte Eintragung der Wolodyschewa in das Tagebuch besagt, dass Stalin sich sofort entschuldigt habe. Diese Entschuldigung erreichte Lenin nicht mehr. An jenem Tag, dem 7. März 1923, erlitt er einen schweren Anfall. Am 10. März war sein Körper zur Hälfte gelähmt. Außerdem konnte er nicht mehr sprechen. Das letzte Diktat Lenins, datiert vom 6. März 1923, ist eine Botschaft an führende Kommunisten in Georgien mit dem Vermerk »streng geheim«. »Liebe Genossen, mit ganzem Herzen verfolge ich eure Sache. Bin tief entrüstet über die Grobheit Otschonikizes und die Nachsicht seitens Stalins und Dzerzhinskis. Ich bereite für euch Schriftstücke und eine Rede vor. Hochachtungsvoll, Lenin.« Lenin konnte weder diese noch eine andere Rede halten und auch nicht eine Zeile mehr schreiben. Sein Schicksal erinnert an das Beethovens, dessen Appassionata Inés Armand ihm immer vorspielen musste. Die Taubheit musste dem großen Komponisten, der seine 9. Symphonie nicht mehr hören konnte, ähnliche Qualen bereitet haben wie Lenin die Lähmung und Sprachlosigkeit. Was muss der Mann noch 8 Monate auf seinem Krankenlager gelitten haben, dessen Leben das Reden und Schreiben war? Der englische Historiker John Keep meint: Welche Verdienste Lenin auch immer als Philosoph, Geschichtsschreiber oder Literaturkritiker gehabt haben mag, er war in erster Linie Politiker und hat seine größten Erfolge als ein Meister der politischen Taktik errungen, der Menschen und Ideen geschickt zu manipulieren wusste, um seiner Partei zur Macht zu verhelfen. Manche seiner Biographen und nicht nur Gesinnungsgenossen, sondern auch ernsthafte Kritiker haben in seinem taktischen Geschick echte Genialität gesehen. Wenn man dem Genie das Recht auf einen gelegentlichen Irrtum einräumt, dürfte dies kaum eine Übertreibung sein. Denn es wäre gewiss falsch, die Bedeutung seines Beitrages zur Politik zu unterschätzen. Man sollte jedoch hinzufügen, dass Lenin mehr ein Experte im politischen Manövrieren war als ein origineller Denker oder gar ein großer Staatsmann. Es ist eine bittere Tatsache, dass Lenin wohl an die Macht kommen, sie aber nicht gebrauchen konnte. Lenins Geist war kurz nach dem 3. Schlaganfall wieder aufnahmefähig. Die Krupskaja las ihm vor und er hörte aufmerksam zu. Nur Ärzte und Pflegerinnen wollte er nicht mehr sehen und weigerte sich, Medikamente zu nehmen. Am 12. Mai 1923, als der Schnee zum größten Teil verschwunden war, wurde Lenin aus seiner Wohnung im Kreml getragen und mit einem bereitstehenden Krankenwagen in das Erholungsheim der Regierung in Gorki gebracht. Dort erholte er sich bald, ohne jedoch die Sprache wiederzugewinnen. Ein Krankenwärter schob ihn im Rollstuhl über schattige Wege, die Krupskaja und seine Schwester Maria gingen links und rechts von ihm. Auf andere gestützt fing er an zu gehen. Seine Umgebung hoffte wieder. Seine Frau, die Krupskaja, berichtet: Am 19. Januar 1924 las ich ihm abends eine Geschichte von Jack London vor, Love of Life. Das Buch liegt noch immer auf dem Tisch in seinem Zimmer. Es ist eine sehr schöne Geschichte. In einer Eiswüste, wo bisher kein Mensch jemals gewesen war, versucht ein kranker, an Hunger sterbender Mann, den Hafen an einem großen Fluss zu erreichen. Seine Kräfte versagen, er kann nicht mehr gehen, stolpert ständig, und neben ihm stolpert ein Wolf, der auch am Hunger stirbt. Es entsteht ein Kampf zwischen ihnen, in dem der Mann siegt. Halb tot, halb wahnsinnig, erreicht er sein Ziel. Die Geschichte gefiel Iljitsch sehr gut. Am nächsten Tag bat er mich, ihm noch mehr aus Jack London vorzulesen. 2 Tage später, am 21. Januar 1924, 18 Uhr, stieg Lenins Temperatur schnell. Er erlitt einen stürmischen Anfall, der mit heftigen Muskelkrämpfen im ganzen Körper einherging. Bald verlor er das Bewusstsein und eine halbe Stunde später war Lenin gestorben. Der Revolutionär war tot. Der Mythos konnte beginnen. Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten, wie Lenin starb. Ein Feature von Ladislaus Singer über die letzten Monate eines Politikers, der am 22. April 1870, vor 150 Jahren also, geboren wurde. Erstsendung im DLF am 15.01.1974. Am kommenden Samstag porträtieren wir den Regisseur Alfred Hitchcock unter besonderer Berücksichtigung seiner Filmmusiken. Mein Name ist Michael Groth, ein schönes Wochenende, machen Sie's gut.